Unity Club Mission. Ja, ihr lieben Leute da draußen an den Radschnellen, könnt ihr noch? Seid ihr immer noch dabei? Hammer hat, also was hier los ist, ist unglaublich. Mixery Castle 2002, Burg Lichtenfels-Kusel, Leute, oder für alle Leute, die dieses Jahr nicht dabei sein können, beziehungsweise morgen ist ja auch noch ein Tag, also wenn ihr heute nicht herkommen wolltet, weil ihr nicht wusstet, wie es ist, morgen müsst ihr eure Arsch hierher bewegen, weil das ist der absolute Brüller. Im Moment an den Turntables Hardy Hart, der war ja auch auf der großen Bühne auf der Love Parade in Berlin. Leider waren wir dort nicht zugegen, aber ich denke mal, das wird sich demnächst auch noch ändern, weil morgen kommt ja auch jemand her, der diese Love Parade mal irgendwie ins Leben gerufen hat, und den werden wir dann mal irgendwie bestechen, dass wir das nächste Jahr auch auf der Love Parade live übertragen können. Wie gesagt, wir sind immer noch dabei, irgendwie den Westbam hier herzuschleppen, aber ich meine, gut, okay, schon irgendwie ein Scheißjob, ja. Wenn man hier die armen DJs interviewen muss, ja, die eigentlich feiern wollen, aber okay, vielleicht klappt's ja noch. Liebe Leute, wir sind live online für euch, haben einen Haufen obergeiler Bilder geschossen, also wie gesagt, bleibt dabei, 5 Uhr ist die Primetime, also bis dann. Let me be your friend. malls, waking on the streets. Breaking in the malls, breaking on the streets. Leute da draußen an den Turntables immer noch Hardy Hart und ich sag mal jetzt von meiner Seite aus eine wunderschöne gute Nacht. Ich werde mich jetzt in mein Wohnmobil legen zusammen mit meiner süßen Frau. Ja, mal gucken, was dann noch so geht. Ja, also wie gesagt, morgen sind wir natürlich wieder da und der Olli, der wird das jetzt mal übernehmen und wird euch dann bis zum Ende noch ein bisschen verbal durch die Show führen. Wie gesagt, ich selber bin morgen Abend auf der Landesgartenschau in Hanau. Da habe ich ein Konzert mit meiner fetten Soul and Funk Band. Und nicht vergessen, am 9.6., Entschuldigung, am 6.9., am 6.9. spiele ich dann zusammen mit dem Pierre im Club Nachtschicht in Wächtersbach. Also da bitte ich darauf natürlich zahlreich zu erscheinen für alle, die in der Nähe sind. Aus meinem Kinzigkreis oder aus Kassel oder keine Ahnung woher. Wenn ihr Bock habt, Pierre und ich im Club Nachtschicht in Wächtersbach. Also gibt eine super geile Session. Und in der kleinen Area spielt dann Mark Mason, Deep Filter House bis 4. Und anschließend nur Jabala direkt aus Tunesien. Macht dann die Open End, also Elektro-Minimal-Dub. Chill-Out, oberfetten Groove. Habibi, Jabala, Mark Mason, Sascha Niederhöfer und DJ Pierre aus dem Stadtheim. So, wie gesagt, liebe Leute, ich hau jetzt ab. Geh jetzt schön brav schlafen. Und morgen Abend ab 22 Uhr gibt es dann hier auf der Unterburg den Part 2 des obergeilen Mixery Castles 2002. Da gibt es dann so Leute wie Dr. Motte, Mogwai, Tillmann Uhrmacher und viele, viele mehr. Und am Sonntag dann, da übertragen wir aber nicht mehr, da gibt es dann von 14 bis 22 Uhr die Cocoon Session, also für alle, also sehr progressiven Cocoon Sven Fetischisten. Ihr könnt natürlich hierher kommen, oder wenn ihr nicht schon da seid, könnt ihr euch dieses Event reinfahren. Also wie gesagt, von meiner Seite aus gute Nacht. Oliver wird jetzt gleich den Rest der Sendung, beziehungsweise bis 5 Uhr euch verbal durch das Mixery Castle in und wo, wem, wann, mit was und von wem, aus welchem Grunde führen. Macht's gut, gute Nacht. So, liebe Leute, das war jetzt auch schon fast das Mixery Castle Tag 1, der 16.8. Ja, Leute, fürs dritte Mixery Castle in Folge. Wir haben überlegt, das erste war nur ein Tag. 2021 schon zwei Tage. Und dieses Jahr, 2002, sind es drei Tage. Wir übertragen zwar nur zwei davon, aber am Sonntag dann natürlich noch die Cocoon Stage hier. Das war jetzt was jetzt die Tier Online Stage ist. Mein Gott. Naja, ist schon ein bisschen spät, ja? Verzeiht mir das bitte. Und dann werden dann am Sonntag die Cocoon Act sein. Aber für uns natürlich nach zwei Tagen Pause. Und es geht dann morgen für uns genauso weiter wie heute. Nur halt ein bisschen anderer Music Style. Heute ein bisschen elektronisch, progressiv und oldschool-mäßig angehaucht. Morgen dann eher so die Hard Trance UK-Schiene. Mit Tillmann, mit DJ Taucher, Tando, Dr. Motte und vielen, viel mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall, morgen auch reinzuschauen. Aha. Man hat mir eben zugeflüstert, hier geht's jetzt noch bis 5:30 weiter. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, wir übertragen bis mindestens 5 Uhr. Und da wollen wir euch auch die letzten paar Minuten dann noch alleine lassen. Genießt es einfach, wir wollen euch gar nicht mehr zulabern. Ich sag schon mal, gut's Nächtle, gell? Und wir sehen uns dann, oder sehen uns, hahaha. Ha, ha. Wir hören uns morgen. Morgen ist der Sascha leider nicht da, dann muss ich das Ganze dann alleine machen. Aber Leute, das kriegen wir schon hin. Also, gute Nacht, macht's gut. Schaut nicht zu lang, es gibt fähige Augen. Hört auch abends mal busy. Und bis morgen, bye bye. Thank you. I want you, baby.

We'll be right back. contraband, ecstasy, marijuana, Special K. You're under my control now. Do you use drugs? You have the right to remain silent. Are you high? Are you on ecstasy? Ecstasy? Are you on ecstasy? You're under my control now. This is the police. Put your hands up. Put them over your head.